Häuserding. Clubding mit Florian. Einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Heute mit And Him. Eine Stunde lang an den Plattentellern. Das wird richtig schön und cool. Wir starten rein mit Jimmy Jules, Joy Tyson und Nathan Curran. Cleanomania, die neue Platte von Jimmy Jules, die ist wirklich überraschend. Viele neue, vielleicht auch ein bisschen untypische Sounds. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören. Das war Pflichtprogramm heute bei uns in der Show. Und danach habe ich als CEO Melon Blush mit No Signal, No Control. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. We'll be right back.

unser Ding. Clubding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Club-Ding. Unser Ding. Club-Ding. Unser Ding. Unser Ding. Club Ding. Live Mix. Unser Ding. Club-Ding. Jeden Sonntag ab 21 Uhr. Unser Ding. Der DJ Mix. Yeah. Thank you.